verliert, hat euch wortlos integriert. Ihr, die ihr niemals hinterfragt, ihr, die ihr verloren habt, noch nie den einen Weg gegangen. Ihr braucht jemand, der euch sagt, was zu tun ist und was nicht. Wie siehst du denn aus? Wasch dich mal, putz die Nase und Hemd in die Hose. Hinterfragt, ihr, die ihr verloren habt, noch nie den eigenen Weg gegangen. Ihr braucht jemand, der euch sagt, was zu tun ist.